Heute zur Entwicklung der amerikanischen Sicherheitspolitik, zum Streit zwischen Berlin und Brüssel um den sogenannten Blauen Brief und ein Zwischenruf zur Diskussion um ein Bündnis zwischen Rot-Grün und der PDS. Angesichts eines massiv steigenden Verteidigungsetats in Washington und möglichen weiteren Angriffen der Amerikaner im Kampf gegen den Terror wächst die Sorge bei den europäischen Partnern. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Ludger Vollmer, mahnte die USA, das Terrorargument dürfe nicht benutzt werden, um alte Gegnerschaften zu legitimieren. Reinhard Burchardt kommentiert. Es mag ja sein, dass das alles gar nicht so ernst gemeint ist. Es mag ja auch sein, dass die Kraftmeiereien des George Bush nur leere Drohungen sind, um seine Sympathien bei den Amerikanern zu wahren. Und es mag auch sein, dass hin und wieder der vermeintlich mächtigste Mann der Welt mit diesem Imponiergehabe sich Respekt bei seinen Verbündeten verschaffen will. Es darf aber nicht sein, dass dieses gefährliche Zündeln an einem geopolitischen Pulverfass ohne Widerspruch hingenommen wird. Es darf auch nicht sein, dass die frechen Forderungen der Amerikaner nach mehr Rüstungsausgaben, etwa von den Westeuropäern, gewissermaßen als Recht und Gesetz betrachtet werden. Und es darf auch nicht sein, dass die unverhohlenen Kriegsdrohungen von George Bush gegen Nordkorea, Iran und Irak quasi automatisch eine erneute Allianz mit womöglich uneingeschränkter Solidarität nach sich ziehen. Es ist das Verdienst des Staatsministers im Auswärtigen Amt, des Grünen Ludger Vollmer, den USA zumindest einmal deutlich gemacht zu haben, dass nicht alles mit uns zu machen ist. Vollmer hat den USA heute vorgeworfen, lediglich alte Rechnungen begleichen zu wollen und dafür das Terrorargument zu benutzen. Die Lösung könne aber nicht darin liegen, jetzt Irak anzugreifen, sagte Vollmer. So ist es, und man würde sich wünschen, dass es mehrere dieser mahnenden Stimmen gibt. Die Bush-Administration, so jedenfalls hat es den Anschein, scheint ganz offensichtlich, ob des leichten Erfolgs in Afghanistan und der folgsamen Verbündeten übermütig zu werden. Damit verfängt sich die USA nolens volens in der Rolle eines faktischen Bedrohers des Weltfriedens. George Bush Junior, der gewiss nicht ohne Grund die Schlüsselposition in seiner Regierung mit alten Haudegen des Kabinetts seines Vaters besetzt hat, scheint sich offenbar in der Mission zu fühlen, die familiären Wiedervorlagen erledigen zu müssen. Damit wird der ohnehin brüchige Weltfrieden gefährdet. Dies auch und gerade vor dem Hintergrund, dass die internationale Antiterrorallianz einschließlich der arabischen Welt bislang unter der Führung der USA zusammengehalten hat. Wenn die Führungsmacht Nummer 1 dieses Globus sich in politischen Nacht- und Nebelaktionen aber verirrt und dieses auch noch als notwendige militärische Maßnahmen deklariert, dann allerdings ist höchste Aufmerksamkeit geboten. Von deutscher Seite muss dem Terroristenjäger Bush klar gemacht werden, dass es nicht für alles und für jedes eine uneingeschränkte Solidarität geben kann. Sie war ohnehin im Afghanistan-Krieg schon fragwürdig genug. Wenn es stimmt, dass der Krieg gegen den Terrorismus noch Jahre dauern wird, dann in der Tat darf man sich, nein, muss man sich in Berlin fragen, ob mit der Formel von der uneingeschränkten Solidarität nicht faktisch unsere gerade erst 10 Jahre bestehende Souveränität aufs Spiel gesetzt wird. In mühevoller Kleinarbeit sind die Beziehungen zum Iran erheblich verbessert worden. Der Irak ist politisch isoliert und Nordkorea muss ums eigene Überleben kämpfen. Also worum geht es eigentlich? Was also sind die Bedrohungen, die einen US-Präsidenten zu einer solch wahnwitzigen Formulierung wie Achse des Bösen hinreißen lassen? Ronald Reagan hat seine auf die Sowjetunion einst gemünzten Worte vom Reich des Bösen zurückgenommen. Die Geschichte lehrt, dass mit einer umsichtigen Politik der Verständigung tatsächlich große weltpolitische Umwälzungen möglich sind. Der von den USA jetzt so unverhohlen erhobene Anspruch auf eine Weltmacht Nummer 1, die allen, vor allem den Europäern, sagen könne, wo es lang zu gehen hat, darf nicht unwidersprochen bleiben. Mit kriegstreiberischen Parolen ist jedenfalls noch nirgendwo Frieden geschaffen worden. Und die Terroristen vom Schlage Bin Ladens dürften endgültig jubilieren, denn sie hätten dann erreicht, was sie im Schilde führen. Der sogenannte Blaue Brief sorgt für Verstimmungen im Verhältnis zwischen Bundesregierung und EU-Kommission. Diese hatte empfohlen, Deutschland wegen des hohen Haushaltsdefizits offiziell zu ermahnen. Zu Unrecht, meint die Bundesregierung, und Kanzler Schröder mutmaßt gar, Brüssel habe andere als wirtschaftliche Gründe für die Verwarnung gehabt. Theo Geers kommentiert. Blaue Briefe sind etwas höchst Peinliches. Das weiß jeder Pennähler. Denn schwarz auf weiß wird in solch einem Brief dokumentiert, dass man eben kein Musterknabe ist. Eher das Gegenteil. Solch ein Testat droht nun auch der Bundesregierung. Der Oberlehrer ist in diesem Fall die EU-Kommission, Stein des Anstoßes, das stark steigende Haushaltsdefizit in Deutschland. Bund, Länder und Gemeinden schrammen in diesem Jahr knapp an der Obergrenze von 3% des Bruttoinlandsprodukts vorbei, die der Stabilitätspakt setzt, um das Vertrauen in den Euro auch dauerhaft zu sichern. Das ist Fakt und schon für sich allein genommen Rechtfertigung genug für eine Warnung aus Brüssel an Berlin. Natürlich kommt ein blauer Brief immer ungelegen, erst recht in einem Wahljahr. Doch wenn Bundeskanzler Schröder nun wie geschehen davon unkt, es müsse in der EU-Kommission andere als wirtschaftliche Gründe für diesen blauen Brief geben, dann ist das schon ein starkes Stück. Denn das, woran man sofort denkt, eine schwarze Seilschaft, bei der die EU-Kommission womöglich in einem Boot sitzt mit der Opposition in Deutschland, der ein Rüffel aus Brüssel natürlich ins Wahlkampfkonzept passt, so etwas gibt es nicht. Und das Thema, die Finanzprobleme in Deutschland, ist auch zu ernst, um es mit Hilfe einer Verschwörungstheorie aus der Welt schaffen zu können. Auch der wahlkämpfende Bundeskanzler muss wissen, Regeln wie der Stabilitätspakt müssen, sind sie erst einmal aufgestellt, für jeden Beteiligten gelten. In diesem Fall also für alle 12 Länder der Währungsunion. Spielt einer der 12 nicht mit, steht sofort die Glaubwürdigkeit des ganzen Systems auf dem Spiel. Das gilt es auch zu bedenken, wenn in gut einer Woche Bundesfinanzminister Eichel beim nächsten Treffen der EU-Finanzminister entscheiden muss, ob er den blauen Brief an Berlin passieren lässt oder ob er mit Nein stimmt. Offenkundig ist dies zwischen dem Kanzler und dem Bundesfinanzminister noch nicht ausdiskutiert. Aber sollte Hans Eichel vielleicht sogar gegen seine Überzeugung, aber im Auftrag des Kanzlers mit Nein stimmen, dann finden sich am 12. Februar wahrscheinlich genügend Verbündete für eine Sperrminorität mit der Folge, dass der blaue Brief nicht nach Berlin abgeschickt würde. Im beginnenden Wahljahr eine verlockende Perspektive. Damit aber würde aus kurzfristigen nationalen Wahlkampfüberlegungen heraus das ganze Instrumentarium beschädigt, das zum Schutz des Euro vor haushaltspolitischem Schlendrian geschaffen wurde, der Stabilitätspakt. Er wäre schon beim ersten Belastungs- und Glaubwürdigkeitstest ad absurdum geführt. An einem solchen Präzedenzfall kann aber auch ein in Haushaltsnöten steckender Kanzler kein Interesse haben. Außerdem gilt es, sich in diesem Fall diejenigen Freunde in der Eurozone genau anzuschauen, die dabei helfen würden, den blauen Brief an Deutschland im EU-Finanzministerrat noch zu stoppen und zu überlegen, aus welchen Gründen sie das tun. Denn es ist ja nicht ganz auszuschließen, dass manch einer von ihnen, man denke an Italien, irgendwann auch einmal über die haushaltspolitischen Stränge schlagen könnte und dann die falsche Solidarität einfordert, die Deutschland im frühen Wahlkampf anno 2002 gewährt wurde. Vor diesem Hintergrund ist es besser, wenn Hans Eichel den blauen Brief passieren lässt. Es täte zwar kurzfristig weh und würde einige unangenehme Schlagzeilen produzieren, aber es könnte sich auch auszahlen. Für Hans Eichel als Hilfe zur Abwehr gegen immer neue Begehrlichkeiten aus den anderen Ressorts und für den Kanzler, indem er seinen Gegenkandidaten zwingen könnte, Farbe zu bekennen. Etwa in der Frage, woher etwa die vielen Milliarden denn kommen sollen, mit denen Edmund Stoiber beispielsweise die Bundeswehr beglücken will. Trotz aller Dementis, die Diskussion über ein Bündnis von Rot-Grün und PDS hält an. Ausgelöst wurden die Spekulationen durch Kerstin Müller, Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, die gesagt hatte, sie zweifle nicht an der Koalitionsfähigkeit der PDS. Ein Zwischenruf von Karl-Heinz Gehm. Rot-Rot-Grün, nein danke, ohne uns, Punkt, basta. Also sprach heute die Bündnis-Grüne Parteivorsitzende. Doch alles viel zu spät. Das Vaterland steht längst in Flammen und zu retten ist da wohl nichts mehr. Hat doch die Vorsitzendenkollegin an der grünen Fraktionsspitze sich schlicht verplappert, die Katze aus dem Sack gelassen und dankenswerterweise auch noch dem allerletzten draußen im Lande klargemacht, wohin die Reise gehen soll. Rot-Rot-Grün soll's also werden nach dem 22. September. Die Postkommunisten, als wären Elend und bittere Not im Land Berlin nicht schon groß genug, die PDS also Regierungspartner bald auch auf Bundesebene. Die grünen Pazifisten Oldies Ströbele und Hermann vernehmen's natürlich mit Wohlgefallen und ein ganz bekannter SPD-Riesenstaatsmann hinterm Deich in Mecklenburg sieht das genauso. Was sollen da die Krokodilstränen von Kuhn und Müntefering etwa? Was sollen die Dementis von der PDS? Wer's glaubt, wird selig. Gesagt ist nun einmal gesagt und sage keiner, er hätte nicht gewusst, was da droht. Rot, rot, grün. Ein Alarmsignal, sagt Edmund Stoiber bedeutungsschwer auf seinem Weg zur Mitte. Und Guido Westerwelle weiß, dass nur die FDP uns noch retten kann, mit wem auch immer. Ein Glück jedenfalls, dass wir das alles jetzt schon wissen. Klarheit im Wahlkampf ist doch eine feine Sache. Sie hörten Kommentare von Rainer Burchardt, Theo Geers und Karl-Heinz Gehm.